Ahnung aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ahnung. Oft flieh ich mitten aus der Hast der ungestümen Lenzgefühle und meine Jugendlust verblasst zu einer bleichen Dämmerkühle. Voreilend der gemessenen Zeit, die noch mit Sonnenlicht mich blendet, seh ich in der Vergänglichkeit das frohe Lebensspiel beendet. Da, was mir ward und ich erkor, wie Hauch zerflattert im Entschweben, vor meinem Blick ein dunkler Flor verweht mein innerstes Erleben. Ende von Ahnung.